Umlaufbeschlüsse des Landesvorstandes NRW der Piratenpartei Deutschland vom 3. bis 15. April 2015. Ticketnummer 132936, Reisekostenerstattung, Bewerbungsgespräch. Der Vorstand beschließt, die angefallenen Reisekosten zu den Bewerbungsgesprächen in Höhe von 211,20 Euro zu erstatten. Hier handelt es sich um einen Einzelbeschluss des Schatzmeisters und der Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 134716, Transport der AG Technik Hardware zum LPT 15.1 und zurück. Das LPT-Orga-Team beantragt ein Budget von 300 Euro, um die AG Technik Hardware von Essen nach Gelsenkirchen und auch wieder zurück zu befördern. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 135201, Aktion gegen TTIP, CETA, TISA in Witten. Die Piraten in Witten haben ein Bündnis zusammen mit Grünen, Attac, Verdi und so weiter gegen TTIP, CETA und TISA geschlossen und möchten sich am 18. April an diversen Aktionen beteiligen, beantragen hierfür aus dem VKV-Budget 150 Euro für Flyer und Material, Stand- und Raumkosten. Dieser Antrag wurde angenommen.